Abschnitt 1 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 1. Des Volkes Wille war unerschütterlich. Vergebens hatte der greise Samuel wieder und wieder versucht, seinen Sinn zu ändern. Nur vorübergehend dämpfte sich die Erregung wie damals, als auf der Versammlung zu Mizpah eines der so seltenen Sommergewitter zu Hilfe kam und die anrückenden Philister erschreckte und verscheuchte. Seitdem waren einige Jahre vergangen, Jahre, in denen Samuel mit steigender Unruhe erkannte, dass die Gedankensaat, die ein jäher Windstoß über die Gemüter gestäubt hatte, keimte, Wurzel schlug und unwiderstehlich die Erde lockerte. Sie wollten nicht länger einem priesterlichen Richter gehorchen. Mochte er noch so untadelig seines Amtes walten wie Samuel? Heraus wollten sie aus der nationalen Zersplitterung, aus dem Geschlechts-, Stammes- und Parteienhader. Einen Führer begehrte die Menge, einen Helden, willig ihm zu folgen, auf dass er sie von dem schmählichen Druck der Feinde befreie. Ihr aufgestauter Hass und ihre Sehnsucht nach Vergeltung, durch die misstrauische Politik der Philister glutig überhitzt, spähten nach einem Ausweg und freier Bahn. Um den Preis der völkischen Auferstehung und in der Aussicht, das Joch des Erbfeindes abzuschütteln, waren der Norden und der Süden, Israel und Juda, bereit, den alten Zwist beizulegen und zu vergessen. Ihrer Sonderrechte wollten die einzelnen Stämme sich begeben, ein einig Volk von Brüdern sein und zu einer Spitze sich ziehen. Die Priester mahnten, Jahwe verargt es, wenn man einen irdischen Herrscher kürt und neben ihn setzt. Aber des Volkes Wille blieb unerschütterlich, auch in den wieder das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung und ohne ihr Befragen abgerissenen Teilen des Landes, vor allem aber im besetzten Gebiet, wo der Kommissar der Philister schaltete, gab es nur eine Stimme, einen Wunsch, ein eigensinniges Verlangen: Gebt uns einen König. Begreiflich war die tiefe Verdrossenheit, das Gefühl des Unglücks und der nationalen Schmach. Der große Krieg hatte in der Doppelschlacht von Afek das Blut und die Blüte der Hebräer verschlungen. Selbst das alte Heiligtum aus der Urväterzeit, die Bundeslade, war den Philistern in die Hände gefallen und schwer wuchtete ihre Faust auf den Besiegten. Ihre Eroberungszüge hatten zwar aufgehört, des Donners Groll von Mizpah hatte als warnendes Wunderzeichen ihren Aberglauben eingeschüchtert. Seither hielten sie sich innerhalb ihres Gebiets, und einige von den verlorenen Grenzstädten hatten sich sogar wieder von ihrer Oberhoheit losgesagt, ohne dass die fünf Könige der Philister ernstlich Einspruch erhoben. Diese Herrscher, die früh die Macht der Einigkeit erkannt hatten, hielten das Hauptziel für gesichert. Ein fester Riegel verschloss den Zugang zum Meere. Überzählige Erzeugnisse von Viehzucht, Wein, Öl und Getreidebau konnten die hebräischen Hintersassen nur durch die Vermittlung der Philister in den Weltverkehr bringen. Was an ausländischen Rohprodukten und den großen technischen Errungenschaften der Neuzeit dem besiegten Binnenvolke zuteil wurde, hing vom Willen der Beherrscher der Küste ab. Und wenn diese auch nicht kleinzügig waren, wie sie ja schon in früheren Zeiten wichtige Kenntnisse, so die Schrift und die Bearbeitung des Eisens, den Nachbarn gelehrt hatten, so empfand doch jeder wehrhafte Mann aus Israel und Juda das lastende Gewicht der Fremdlinge und ihr im Vaterland eingerichtetes Spionage- und Überwachungssystem als unwürdig und unerträglich. Was aber die Gemüter am tiefsten erregte, das Volk in allen seinen Teilen aufwühlte, bis in das Mark erschütterte und sein geduldiges Blut mit Gift sättigte, war die allgemeine Entwaffnung, die die Philister mit hartnäckiger Inbrunst durchgeführt hatten. Nicht nur, dass sie alle vorhandenen Waffen als Beute verlangt und ihre Ablieferung erzwungen hatten. So groß war ihre Angst vor dem Wiedererstarken des kriegerischen Geistes der Hebräer, so sehr fürchteten sie trotz ihres Sieges, den sie als das glänzendste Ereignis der Geschichte gefeiert hatten, die inneren Kräfte der Unterdrückten, dass sie auch für alle Zukunft ein Abrüstungsgebot erließen. Hiermit folgten sie einem früheren Beispiel. Schon zur Zeit der Richterin Deborah war nach einer Niederlage das Waffentragen den Israeliten untersagt worden. Aber diesmal gingen die Philister gründlicher zu Werke, gewarnt durch die geschichtliche Erfahrung, dass es damals doch gelungen war, nach und nach ein Heer heranzubilden und zu rüsten. Sie nahmen die wenigen Erzgruben des metallarmen Landes an sich und damit nicht aus eingeführten oder vorhandenen ehernen Werkzeugen des Friedens Schwert und Spieß gefertigt werden konnten, wollten sie jede Heeresindustrie unterbinden und untersagten deshalb sogar das Handwerk der Schmiede. Wenn jemand einen Pflugschar, eine Haue, Beil oder Säge schärfen lassen wollte, musste er sie ins Land der Philister senden. Auf diese Weise gedachten sie, den unruhigen Gegner dauernd niederzuhalten und zu sanfter Ungefährlichkeit zu erziehen. Aber sie stachelten nur seinen Grimm und nährten die zehrende Ungeduld. Man musste mit schartigen Schneiden sicheln und Sensen zimmern und trümmern. Stumpf forkte die Gabel Dünger und Gras, dem Vieh war der Stachel nur Kitzel. Das klumpige Ackerland schien der weichlichen Egge zu spotten. Auch beeilten die philistäischen Schmiede die Wiederherstellung der Geräte nicht sonderlich. Allenthalben schlummerte Ärger, regte sich Sorge. Aber an versteckten Plätzen im Land lagerte dennoch manch gutes Waffenstück. Der Hirte, der seine Herde vor wilden Tieren und den räuberischen Gelüsten hungernder Beduinen verteidigen musste, der von der feindseligen Natur bedrohte Reisende, aber auch der Schollen gesetzte Großbauer im Innern des Landes besaßen irgendwie ein Dolchmesser oder fertigten sich Keule und Bogen, versahen die Pfeile mit Feuersteinspitzen, tauchten diese in wirksamen Giftsud oder man grub die alten Wurfbeile wieder heraus, die einst achtlos der Erde überlassen waren, als die Kunst des Metallschmelzens und Hämmerns aufkam. Samuel war in schwerem Zwiespalt. Die Not seines Volkes brannte in ihm heiß wie in allen. Aber er übersah die Dinge von höherer Warte als die in ihrem Hasse unbesinnliche Menge. Sein abgeklärtes Alter tadelte den kaum zu bändigenden Ungestüm der Jugend nicht, ehrte ihre schöne vaterländische Begeisterung und liebte sie deswegen umso mehr. Die Stimme der Vernunft predigte aber eine nüchterne Politik. Wie sollte das waffenlose Volk den Feinden entgegentreten? Die freie Verbindung mit dem Meer, über das sie als kühne Seeräuber einst gekommen waren, gab ihnen von je einen Vorsprung. Ihre Ausrüstung war der Hebräer stets überlegen. Der Filzhelm ließ die Pfeile Israels unschädlich abprallen. Die schweren, ehernen Rundschilde und Schuppenpanzer machten sie geradezu unverletzlich gegen die Speere und Schwerthiebe Judas. Und war nicht der Verlust des letzten großen Krieges schließlich nur ihrer Überlegenheit im Material zuzuschreiben? Der Schrecken ungeheurer eisenbeschlagener Streitwagen war über die tapferen Kämpfer hereingebrochen. Man hatte das sagenhafte Kriegsgerät unterschätzt, sich darüber im Hauptquartier sogar lustig gemacht, wusste man sich doch im göttlichen Schutze. Man diente der gerechten Sache und vertraute dünkelhaft der guten Ausbildung der Mannschaft und der Erbweisheit in der Kunst der Strategie. Aber aus welchen Ursachen immer und wie grausam auch die Wahrheit den Stolz zerfleischt, es hilft ja alles nichts, wir sind besiegt. Die Besten sind dahin. Entbehrung und Bedrückung haben den Rest an Körper und Geist zermürbt. Samuel hielt es für unerträglich und frevelhaft, den ungeheuren Satankrieg von Neuem zu beschwören. Das Ansehen, das er genoss, ermöglichte einen notdürftigen Zusammenhalt des Volkes. Er versah sein Richteramt im Umherreisen, behielt aber einen Stammsitz, und zwar in Rama, nachdem die alte heilige Stadt Silo zerstört worden war. Man wusste allerorts, dass Samuel unbestechlich und von strengen Sitten war. Aber die Priesterschaft war nicht seines Geistes. Frechlinge wie Hophni und Phinehas, die Söhne seines Vorgängers Eli, die das pilgernde Volk brandschatzten, den frommen Glauben höhnten, Opferspeisen gierig verschlangen und mit den verbuhlten Dienerinnen der Stiftshütte Unzucht trieben, duldete Samuel nicht. Aber selbst seine eigenen zur Nachfolge im Hohepriester- und Richteramt bestimmten Söhne ergriff die Verwirrung der Nachkriegszeit. Sie neigten zum Geiz, nahmen Geschenke und beugten das Recht. Samuel trauerte tief, aber in seinem echten Gottvertrauen, erwachsen aus den Vorgängen seiner eigenen Widmung und Berufung zum Priester, wollte er dem Willen Jahwes nicht vorgreifen. Sein greisendes Haupt lauschte schon hinunter zum Grabe, aber sein Geist stallte zum Himmel empor in dieser festen Zuversicht, dass der Herr der Heerscharen auch ohne Waffenglanz, jauchendes Blut und den Schrei der Vernichtung dem Volke seiner Auswahl helfen werde. Die Zeit musste sich erfüllen, in der die Welt einst am jüdischen Wesen genas. Seine Standesgenossen hatten andere, triftige, wenn auch nicht offen verkündete Gründe für die Verherrlichung des Friedens. Ihnen schien der priesterliche Obrigkeitsstaat, in dem ihre Belange bestens gewahrt waren, die ideale Staatsform. Das Volk, was war das? Ein plumper, geistesträger Koloss. Seine Ungezähmtheit war mit Vorsicht zu behandeln. Es konnte aber nur Gegenstand der Gesetzgebung und Verwaltung sein, nicht Lenker seines Schicksals. Vormundschaft ist Staatserhaltung. Mutters, so machte man einige kleine Zugeständnisse in widerwilligem Feilschen, Schritt für Schritt weichend und mit dem Hintergedanken, bei guter Gelegenheit nach rückwärts zu revidieren. Herrschen ist eine Kunst. Sie blieb der auserlesenen Kaste vorbehalten. Wie sollten sonst auch für die männliche Nachkommenschaft fette Pfründen gefischt, wie genügend Kapital gehamstert werden, um Töchter der guten Familien zur Ehe zu erkaufen? Durch Arbeit etwa? Arbeit ist Pöbelschmutz. Erde und Dung hätten die fein gepflegten levitischen Hände verraut und die blütenweiße Linnentracht des Priestertums befleckt. Und wenn auch Unruhgeister wie einst zu Moses und Aarons Zeiten die Bösewichter der Rotten Korah, Daton und Abiram aufbegehrten und die Lämmertreue der Gefolgschaft zu erschüttern suchten, neigte sich doch die große Mehrzahl vor dem Geheimnis adeliger Abstammung und der Livree des lieben Gottes in Ehrfurcht und Gehorsam. Auch war die Kunst der Wundertaten, wie Moses sie vor Pharao geübt, der frommen Gilde nicht verloren. Abgaben und Steuern flossen willig für höhere und allerhöchste Zwecke. Auch sie dienten selbstverständlich nur der Heiligung aller und der erbaulichen Erhebung. Es war unbequem und opferschwer, die herrschende Klasse zu sein. Man trug es seufzend, aber gefasst. Denn es geschah zu Gottes Ehre, für des Volkes Wohl. Und es menschelte niemand und nirgends. Samuel als Oberhaupt und Ältester des levitischen Verbandes musste die Privilegien, Einkünfte und die Machtsphäre wahren. Er wusste, dass mit seinen stets Getreuen nicht zu scherzen war und dass Widertum Lebensgefahr bedeutete. Auch wünschte er sehnlich, das hohe Priesteramt seinem Geschlecht erblich zu gewinnen und eine Hausmacht zu begründen. So hielt er, trotz mancher Gewissensbedenken und schwerer Zweifel, die er im Gebet mit seinem Gotte klarzulegen und niederzuringen versuchte, fest am Alten und verschloss lange der Unzufriedenheit des Volkes sein Ohr. Aber nun war alle Kunst diplomatischer Verzögerung, aller Betrug, alle unheilkündenden dunklen Androhungen, Hinweise auf göttlichen Zorn und Strafen, alle ungünstigen Orakel und Weissagungen von Unglück und Trübsal vergeblich. Stärker war der durch die Jahrzehnte aufgespeicherte Wille zur staatlichen Erneuerung und zum seelischen Wiederaufbau. Nichts dünkte die Männer furchtbarer, nichts zerfraß und verheerte mehr als das Gefühl der Demütigung. Lieber sollte der Rest des Volkes auch noch zugrunde gehen, lieber wollte man mit Nägeln und Zähnen gegen die Eisenmaschinen des übermütigen Erbfeinds kämpfen, als die Schande länger dulden. Auch der Grimm über die zunehmende Rücksichtslosigkeit, Anmaßung und Verderbtheit der regierenden Klasse wuchs zusehends. Dumpfes Grollen aus der Tiefe kündete das nahende Ungewitter. Und sollte nicht im Ausbruch eines lange untätigen, feurige Lava und sprengende Gase in sich zusammenpressenden Vulkans alle Ordnung und jede Zukunftshoffnung verbrannt und verschüttet werden, so musste man einen Ausweg finden. Einen letzten Versuch machte Samuel. Noch einmal unternahm er es, die Stammesältesten, die sich in Rama einfanden, um notgedrungen auch ihrerseits das Volksbegehren zu vertreten, mit Gründen der Vernunft zu überzeugen. Gewiss war nicht alles, wie es sein sollte, aber das Bestehende ist immer das kleinere Übel. Die Einführung der Monarchie war zwecklos. Auch der König konnte keine Schwerter erschaffen, keinen Blitzstrahl niederschmettern in den Stamm der Feinde. Ein König, das hieß ein Seufzen, eine Plage des Volkes mehr. Und er erinnerte, dass die Altvorderen das Königtum für etwas Schimpfliches hielten, wiederholte die alte Fabel, die Jotham einst erzählt vor den Männern von Sichem. Die Bäume wollten einen König setzen über sich, Aber Ölbaum und Feige und Weinstock verschmähten die Wahl. Nur einer riss das schmähliche Amt an sich und nahm die Unehre auf. Nur ein einziger. Es war der verachtete Stechdorn. Konnte es anders sein? War es anders geworden seitdem? »Der König«, so verkündigte Samuel, »wird euch zu seinen Knechten machen. Eure Söhne wird er zu Soldaten und Läufern bestimmen, eure Töchter befehlen zum Dienst seines Hofes. Fröner werdet ihr sein. Teile von euren Äckern und Wiesen, Ölgärten und den Weinbergen wird er als Krongut verlangen und dazu den Zehnten von allem Erwerb, von euren Ernten und der Frucht eures Fleißes, dem Gelde. Was er aus dem Born eurer Arbeit mühelos schöpft, wird er gefräßigen Schmarotzern spenden, seinen Hofnarren und seiner Leibgarde. Mit seinem Wohlergehen sind sie verknüpft. Schwert- und Beamtenadel werden sie sich nennen und dünken. Um ihren Nährboden den König zu sichern, werden sie euch hetzen und jagen, den Atem euch abdrosseln in Bedrückung und Krieg, damit ihr flutendes Meer bleibt, vom Winde getrieben, der König und sie aber inmitten der Wellen fest wie ein Felsen aus Bronze. Die Ältesten meinten wohl, dass Samuel nicht übertreibe. Die meisten von ihnen waren der Königswahl abgeneigt. Viele, weil sie eine Einbuße der eigenen Stellung befürchteten, einige aber umgekehrt, weil sie die freie Demokratie, wie sie aus der Nomadenzeit her lange lebendig gewesen war, schätzten und ihre Wiedereinführung wünschten. Aber der Wahn der Macht, der die Philister befallen, das widerliche Pochen auf ihren geistigen und militärischen Vorrang, die Schutz- und Trutzbündnisse, die sie mit den Randvölkern, besonders den Ammonitern, geschlossen hatten, um die aufstrebenden Hebräer mit einem unzerbrechlichen Ring zu umziehen und auf ewig niederzuhalten, wirkten stärker als alles Erwägen. Die Ungeduld war unbezähmbar, der Wille aller ein Löwe im Sprunge. Die Philister hatten vor der Schlacht bei Aphek, als die Lade Jahwes im hebräischen Lager ihre Niederlage zu sichern schien, mit einem Anruf sich ermutigt und zum Siege aufgerafft. Trotzdem die Juden und Israeliten oftmals dem Kriege Abhold gewesen und viele sogar den Traum eines ewigen Friedens für lebendige Wahrheit gehalten hatten, ertönte jetzt jenes tapfere Feindeswort in aller Herzen wieder: Seid Männer und streitet! Übermächtig wirkte dabei das alte, nie ganz erloschene Gefühl, dass der Nation nur ein wirkliches Heil werden könne: durch das Volk, für das Volk, aus dem Volke. Dadurch schwand die letzte Hoffnung der Richterpartei. Nicht einer der Söhne Samuels oder ein anderer Nachkomme aus einem der erlauchten Geschlechter konnte zum König gewählt werden, sondern aus der unbekannten Masse wurde der Führer und Befreier ersehnt und erwartet. Ein Ting sollte einberufen, das Los über alle 12 Stämme und ihre Zweige geworfen und so der König erkoren werden. Ohne den Dung von Intrigen und Versprechungen sollte des Volkes reinste Blüte hervorsprießen aus dem Nichts und dem Zufall. Nur eine Lebensader und Lebensquelle sollte sprudeln, die Allseele sollte im König wirken und ihm seinen Denk- und Lenkspruch bilden. Vom Volke bist du genommen, zum Volke sollst du gehören, sei Diener am höchsten aller Heiligtümer. An deinem Volke. Als Ort für die Nationalversammlung wurde Mizpa bestimmt, in Erinnerung an das Wunder, das sich dort vollzogen und den Damm gegen die Philisterflut aufgeworfen hatte. Die Ältesten reisten von Rama ab, das Spiel der Priester schien verloren, das Ende ihrer Herrschaft unabwendbar. Wenig Zeit war, aber immerhin, es war noch Zeit. Es galt, sie zu nutzen und aus dem Zusammenbruch zu retten, was zu retten war. Ganz ohne Widerstand konnte man die schönen Stellen, das sorglose Drohnendasein, dies Herrenleben, das von Geschlecht zu Geschlecht als Selbstverständlichkeit sich fortgepflanzt hatte und schon ehrwürdige Tradition geworden war, nicht aufgeben. Das oberste Gesetz einer klugen Politik der Staatserhaltung war, sich und die Seinen und das Seine zu erhalten. Es war wirklich sehr undankbar von den Untertanen, dass sie nicht länger blind gehorchen wollten. Es waren geradezu vaterlandslose Gesellen. Samuel ging mit sich und den Höchsten der Bonzen zu Rate. diese Königswahl einer Gottesentscheidung zu überlassen, wie die naiven Bauern und Bürger und ihre Ältesten, die sich wenigstens naiv anstellten, verlangten, das war undenkbar. Man musste vorarbeiten, nachhelfen, kurz die Sache zurechtschieben und im Voraus den geeigneten Mann aussuchen. Aber wie in der Eile den richtigen finden? Er bedurfte vieler Eigenschaften. Ansehnlich musste er sein, um dem Instinkt der Menge zu schmeicheln. Er musste den Frauen gefallen, in Hoheit und Würde erstrahlen. Den Priestern musste er von vornherein zu Dank verpflichtet sein, an ihre Wundermacht und ihre innige Verfetterung mit dem lieben Gott glauben. So konnte vielleicht eine Art Zusammenhang mit dem Königtum gewonnen, jedenfalls der Einfluss und die bevorzugte Stellung der bisherigen Regierungskreise gerettet werden. Deshalb durfte der König nicht schon durch seine Stammes- und Geschlechtsgemeinschaft größere Bedeutung besitzen, dem Klüngel der Gaufürsten also nicht angehören. Auch schien es löblich, dass er einfältigen Gemüts und ohne allzu große Verstandesgaben war. Der Zufall oder vielleicht Jahwe, der sich ja auch sozusagen in eigener Sache anzustrengen hatte, kam zu Hilfe. Unter den Ratsuchenden in einer kleinen Stadt, in der Samuel gerade seinen Inspektionspflichten nachkam, fand sich eines Tages ein seltsames Paar ein. Ein baumlanger Bauernlümmel, mehr in die Höhe geschossen als irgendein anderer Hebräer, mit einem schmächtigen, fast knabenhaften Haussklaven zur Seite. Beide waren reisemüde, abgerissen und ihr Begehr klang drollig genug. Irgendwo in der Ferne, wo Saul, so hieß der lange, als Hirte auf der Weide weilte, waren ihm ein paar Eselinnen weggelaufen. Ängstlich vor dem Zorn seines Vaters forschte er mit seinem Begleiter ihnen nach, und jetzt suchten sie schon seit mehreren Tagen durch ganz Israel hindurch ihre Eselinnen, die vermutlich längst wieder in den heimischen Hürden irrten. Ihre geringe Zehrung und Habe hatten sie auf dieser kindischen Fahrt verbraucht. Nun traten sie vor Samuel, boten ihm das Letzte, was sie hatten, eine schäbige kleine Silbermünze, und begehrten in rührendem Vertrauen auf die Allwissenheit und seherische Begabung des Gottesmannes, er solle ihnen Auskunft geben, den Aufenthalt von ihrem Viehzeug. Samuel war viel Einfalt gewöhnt. Wenn man selbst von Gaben des Glaubens und der Zuversicht leben, zahlreiche Parteigänge ernähren und noch etwas für die alten Tage und unruhige Zeiten zurücklegen möchte, muss man die menschliche Dummheit ertragen und unterstützen. Aber der Fall Saul bildete in der reichen Sammlung törichter Begehren ein besonders erlesenes Stück. Samuel überließ deshalb seine Erledigung nicht einem Unterpriester, sondern nahm sich selbst in vollem Ernste dieser Eselei an. Und bald, als er mit den beiden Reisegefährten, die nicht wussten, woher sie am nächsten Tage etwas zu essen erbitten, noch weniger aber, wie sie die Heimreise bewerkstelligen sollten, ins Gespräch kam, fasste der Gedanke Wurzel, dass hier vielleicht der geeignete Mann gefunden war. Körperliche Größe, schlichte Sinnesart, besonders aber die Abstammung Sauls entsprachen ganz den Erfordernissen. Der junge Viehzüchter war von Benjamin, gehörte also dem unansehnlichsten der Stämme an, dessen Verhältnis zu den übrigen ein gespanntes war. Dies ging auf ein altes Begebnis zurück. Burschen aus Gibea, der Stadt, in der Saul wohnte, hatten einst einen durchwandelnden Leviten beleidigt und sein Kebsweib eine Nacht hindurch so hergenommen, dass sie starb. Ganz Israel hatte auf diese unerhörte Verletzung des Gastrechtes hin in heiligem Zorn sich vom Stamme Benjamin losgesagt und ihn in hartem Kampfe ausgerottet, bis auf wenige hundert Mann, die in das Wüstengebirge Rimmon entkamen und dort ein klägliches Dasein führten. Danach hatte der Grimm sich beruhigt und man wollte die Übriggebliebenen wieder aufnehmen in die Gesamtheit, damit nicht die Nachkommenschaft eines der Söhne Jakobs völlig erlösche. Nun aber bot sich eine große Schwierigkeit. Alle Frauen waren erlegen, und der Heerbann hatte übereilt sich zugesprochen, keinem des verfemten Stammes ein Weib zur Ehe zu geben. Ein Ausweg fand sich, als sich herausstellte, dass die Einwohner der Stadt Jabes dem Rachefeldzug sich nicht angeschlossen hatten. Man bestrafte sie, indem man die Männer und Frauen tötete, die Jungfrauen aber den Söhnen Benjamins zur Ehe überließ. Nur waren es zu wenige. Um aus der Not zu kommen, gab man schließlich den aus der Wüste in ihr Stammland heimgekehrten den Rat, beim Nationalfest zu Silo Reigen tanzende Mädchen zu entführen. So geschah es unter stillschweigender Billigung des Gesamtvolkes. Die betroffenen Angehörigen der geraubten jungen Damen beruhigten sich damit, dass sie nicht freiwillig die Heirat ihrer Töchter zugelassen hatten, der Fluch also nicht über sie kommen könne, dass aber andererseits die Fortpflanzung von Benjamin ein Gott wohlgefälliges und Gesamt-Israel nützliches Werk war. Ein peinliches Unbehagen blieb bitterschmeckig zurück. Man hatte Fangball gespielt mit dem Recht und der Wahrhaftigkeit. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Alice Stein.